Ich suche dich in weiter Ferne, hab mein Teleskop dabei. Halte Ausschau nach den Sternen, hoff du kommst heut noch vorbei. Wie die Erde und der Mond, so gehören auch wir zusammen. Und wenn ich dich vermisse, schau ich einfach nur den Sternenhimmel.